and Christ telling us what to do, how our heart, our soul can be purified. Anytime the Lord is speaking to you, it is revelation. He does not even have any information to give you. Er hat keine Information, die er dir geben kann. Amen. Amen. All you have is revelation. Alles, was er hat, ist Offenbarung. But you know, revelation is something that does not make sense to the natural man. Aber Offenbarung ist etwas, was keinen Sinn macht für den natürlichen Mensch. That's what we used to conclude it on Sunday. Amen. Das haben wir am Sonntag, so haben wir die Predigt beendet am Sonntag. Amen. Look at Abraham, give me your son. Does it make sense? Gib mir deinen Sohn. Das macht keinen Sinn. Are you getting it? Mm-hmm. Elijah telling the widow woman, give me your last food. Does it make sense? Do you want to kill the woman? I'm a woman. Poor woman. Frau töten? Hast du are you, Mitleid mit dieser Frau? Are you getting it? Mm-hmm. You know, Peter walking on the sea. Petrus, der auf dem Wasser läuft. Is somebody getting it? Mm-hmm. You know. Fishing all through the night, looking for fish all through the night, there was no fish. And now Christ now said, drop the net. You know, that revelation, drop the net. Diese Offenbarung, dieses das Netz nochmal loslassen. Revelation is full of victory. Offenbarung ist voll von Erfolg. It's full of answer to all questions. Antworten. Amen. It's full of solution to all problems. Voll von Lösungen zu allen Problemen. Amen. It is a revelation to know our mind. Eine Offenbarung, unsere Gesinnung zu kennen. That we no longer have the natural mind, but the supernatural mind. Dass wir nicht mehr den natürlichen Verstand haben, die natürliche Gesinnung, sondern die übernatürliche Gesinnung. Is somebody getting it? It's a revelation to know that we have another mind. Ist eine Offenbarung zu wissen, dass wir eine neue Gesinnung haben. That is different from the mind of the people of this world. Die anders als die Gesinnung dieser Menschen, der Menschen dieser Welt. 1 Corinthians 2, it said we have the mind of Christ. Sieht, wir haben die Gesinnung von Christus. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Not only the Spirit of Christ. Nicht nur den Geist von Christus. Is somebody getting it? Mm. He that is joined unto the Lord is one spirit. Wer mit dem Herrn verbunden ist, ist mit ihm ein Geist. And now, he now said we have the mind of Christ. Jetzt haben wir auch seine Gesinnung. You know, we have his spirit, we have his mind. Wir haben seinen Geist und seine Gesinnung. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Again on Sunday we have a lot also to quickly go through. Amen. And then this message on Revelation will now be coming in between a little bit. Amen. It will now be another topic. Und es wird auch nochmal das Thema von Offenbarung nochmal aufgegriffen. But now we all know. We know that Christ Jesus' revelation to us is victory. Jetzt wissen wir, dass die Offenbarung Jesus Christus für uns ein Erfolg ist. His revelation to us is blessings. Seine Offenbarung für uns ist Offenbarung. It is freedom. Das ist Freiheit. Is somebody getting it? Once you get that revelation, you are free. Wenn du diese Offenbarung bekommst, bist du frei. Praise the Lord. Hallelujah. It is salvation for us. Errettung für uns. Is somebody getting it? It is the light. Das ist das Licht. It is light for us. Das ist Licht für uns. And it is lamp. Amen. It is lamp and light. Leucht und Licht. You know, you can have a lamp and not have a light. Du kannst eine Leucht haben, aber kein Licht. Is somebody getting it? And it's a lamp, it's a light, and that light is on. Eine Lampe, eine Leucht, ein Licht, eine Leuchte, und dieses Licht ist an. Is somebody getting it? You can have a light and that light is not on. Du kannst ein Licht haben und es ist nicht an. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. It is what Christ called the truth. That's revelation. Es ist das, was Christus die Wahrheit nennt. Das ist Offenbarung. All is truth, they are revelation. Also eine Wahrheit ist Offenbarung. Amen. Amen. So the word that I speak unto you, they are spirit, they are life. Die Worte, die ich zu dir spreche, sind Geist und Leben. Das ist alles Offenbarung. No natural man can get it. Kein natürlicher Mensch kann das verstehen. Amen. Amen. Without revelation, there is nothing like the truth. Ohne Offenbarung gibt es keine Wahrheit. Amen. Amen. And that is why John 16 is very important. Deswegen ist Johannes 16 sehr wichtig. Amen. Amen. And also John 15. Okay, let's Johannes go to 15. John 16, please. Johannes 16. Praise the Lord. Halleluja. John 16. Johannes 16. Amen. Amen. We know that already. Wir kennen diese Stelle schon. Amen. From verse 7. From verse 7. Johannes 16 von Vers 7. And Jesus was preparing to go. It was getting to time that he was going to leave here on earth. Jesus hat sich vorbereitet, diese Erde zu verlassen. And he was now introducing the Holy Spirit. Und hat uns den Heiligen Geist vorgestellt. Amen. Amen. The next power to come. Die folgende Kraft. And they're telling us that the period of the Son is getting to an end. Um zu sagen, dass die Zeit des Vaters langsam zu einem, die Zeit des Sohnes zu einem Ende kommt. And we are going to get into the kingdom of heaven. Uns geht jetzt in das Königreich des Himmels ein. That it's only through the Holy Spirit you can live in that kingdom. Und dass man nur durch den Heiligen Geist eingehen kann und eben darin leben kann. And without the power of the Holy Spirit you can never even smell that kingdom. Und ohne die Kraft des Heiligen Geistes kannst du auch nicht mal dieses Königreich riechen. That is why he says sin against man, against the Son of Man, there is forgiveness, but sin against the Holy Ghost is unpardonable. Sagt er, die Sünde gegen den Menschensohn ist verzeihlich, aber die gegen den Heiligen Geist ist unverzeihlich. Are you getting it? Because without the Holy Ghost, there is nothing like the kingdom of heaven. Ohne den Heiligen Geist gibt es das Königreich des Himmels. Without the Holy Ghost, there is nothing like the truth. Ohne den Heiligen Geist gibt es keine Wahrheit. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. John 16, from Johannes verse 7. 16 von Vers 7. He said, nevertheless, I tell you the truth. It is expended for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. Praise the Lord. Halleluja. Because the Comforter is inside me. Und dieser Tröster ist in mir drin. I need to drop the Holy Ghost for you. Ich muss den Heiligen Geist euch hinterlassen. But I have to go before you can have him. Aber ich muss gehen, bevor ihr ihn empfangen könnt. The whole of the Holy Ghost was inside Christ Jesus. Der ganze Heilige Geist war in Christus Jesus drin. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. But if I depart, I will send him unto you. So that you will never be alone. Damit ihr niemals alleine seid. Amen. Amen. Amen. You have a standby. Ihr habt einen Beistand. You have a comforter. Ein Tröster. You have a helper. Ein Helfer. You are never alone. Du bist niemals alleine. Amen. Praise the Lord. I never feel lonely. Du fühlst dich auch niemals alleine. Is somebody getting it? If you are feeling lonely, it means you are not. You grieve the Holy Spirit. Wenn du dich einsam fühlst, dann betrübst du den Heiligen Geist. Is somebody getting it? Because you are never alone. You are never alone. Du bist niemals alleine. You must realize that you are never alone. Du musst bewusst sein, dass du niemals alleine bist. Amen. Amen. And know that you have the Holy Ghost. Und wisse, dass du den Heiligen Geist hast. Praise the Lord. Amen. If people are running away from you, he never runs. Wenn Leute vor dir fliehen, der Herr flieht nicht vor dir. He said, I will live with you forever. Er sagt, ich lebe für immer bei dir. Praise the Lord. Amen. You know, parents, it's a matter of time they die and go. The natural parents. Es ist eine Frage der Zeit, sie sterben und sind weg. Brothers and sisters, the same. Amen. Gleiche. Children, the same. Kinder, but there is one that never lives. That is to the end. Es gibt einen, der niemals geht, der bis zum Ende bleibt. The Holy Ghost. Der Heilige Geist. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Again, nevertheless, I tell you the truth. It is expended for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. If I did not go, wenn ich nicht gehe, you cannot have the Holy Ghost. Kannst du den Heiligen Geist nicht haben. Praise the Lord. Halleluja. I need to go so that you will have the Holy Ghost. Ich muss gehen, damit motive ich den Heiligen Geist of my going. Ist Motiv meines Gehens. Is somebody getting it? The motive of Christ living here. Grund, weshalb Jesus Christus diese Erde verlassen hat. Is so that we have the Holy Ghost. Damit wir den Heiligen Geist haben. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. But if I depart, I will send him unto you. Verse 8. Vers 8. And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment. Praise the Lord. Halleluja. Without him, you can never know what sin is. Ohne ihn wirst du niemals wissen, was Sünde ist. What righteousness is. Was Gerechtigkeit ist. And what judgment is. Was das Urteil ist. We need the Holy Ghost. Wir brauchen den Heiligen People Geist. Ignore him Aber today. Leute ignorieren ihn heute. Churches, they don't want him. Wollen ihn nicht. They only know him as the guy, or the third guy. You know, the third guy. The first, the second, then the third. Sie kennen That's all. Halt diese dritte Person. Hm. Aber als mehr nicht. Hm. Without him. Aber ohne ihn. It's not possible that you are even saved at all. Amen. It's the power of salvation. Praise the Lord. Of sin because they believe not on me. That's singular. And not plural. Singular and not plural here. Amen. And that's why renewal of the mind has nothing to do with you lie, you steal, you kill. Deswegen hat die Erneuerung der Gedanken nichts mit du hast gestohlen, du hast geklaut oder hast getötet zu tun. Praise the Lord. Halleluja. It has nothing to do with Ten Commandments. Hat nichts mit den Zehn Geboten zu tun. Amen. Of righteousness because I go to my Father and you see me no more. Praise the Lord. Hallelujah. It's only through the power of the Holy Ghost you know what Christ called righteousness. Durch die Kraft des Heiligen Geistes weißt du, was Jesus Christus Gerechtigkeit nennt. You are not going to see me, but you are still going to believe on me. Du wirst mich nicht mehr sehen, aber du wirst dennoch an mich glauben. Is somebody getting it? You are not to be like Thomas. Sei nicht wie Thomas. Until I see you, I will not believe. Der erst glaubt, wenn er sieht. Is somebody getting it? Abraham believed God. It was imputed unto him as righteousness. Abraham hat Gott geglaubt und es wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. I'm not going to be here again, but you must continue to believe. Ich werde nicht mehr hier physisch sein, aber du musst weiter glauben, dass ich immer noch hier bin. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Of judgment because the prince of this world is judged. Satan has been judged. Der Satan wurde gerichtet. And we judge. Und wir richten auch. Because Satan has been judged. Und der Satan wurde gerichtet. Praise the Lord. Amen. Amen. Verse 12. I have yet many things to say unto you, but you cannot bear them now. So many things to tell you. So viel you cannot. Your brain, you know, just now the natural brain, your professor brain cannot even get it. Aber dein Verstand, selbst dieser Professor Verstand, kann es nicht verstehen. You know, the brain they used to become professor is too small to know the kingdom of heaven, to know the system, to know the world, to know Christ. Um zu studieren, um Professoren zu werden, das ist zu klein, um Christus Jesus zu verstehen zu können. Are you getting? You don't need Christ Jesus. You don't need the Holy Spirit to become a professor. Du brauchst nicht Jesus Christus oder den Heiligen Geist, um ein Professor. But you need the Holy Spirit to know Christ. Aber du brauchst den Heiligen Geist, um Jesus Christus. You need the Holy Ghost to have Christ. Du brauchst den Heiligen Geist, um Christus überhaupt zu haben. You cannot see that you are greater. Is it so zu sagen, is somebody getting it? You can see now that you are greater. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. No wonder the Bible says you are greater than even your teachers. That's the book of Psalm. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. But you cannot bear them now. Because the natural man can never bear them. Aber du kannst es noch nicht ertragen, weil der natürliche Verstand das noch nicht ertragen kann. You need a supernatural power. Du brauchst eine übernatürliche Kraft. You need to be empowered. Du musst bekräftigt werden. To know me. Um mich zu erkennen. Amen. To know me at all, you need the power. Zu kennen, braucht er eine Praise Kraft. The Lord. Halleluja. Not the natural power, but the supernatural power. Nicht die natürliche Kraft, aber die übernatürliche Kraft. Not the earthly power, but heavenly power. Nicht die irdische Kraft, aber die himmlische Kraft. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Verse 13. 13. Habit when he is, when he the Spirit of Truth. Look at this name, the Spirit of Truth. Der Geist der Wahrheit. It means there are spirit of lies. Das heißt, es gibt auch einen Lügengeist. Amen. But the spirit of truth. Aber der Geist der Wahrheit. That's what Jesus called him here. So, amen. Das sagt Jesus über ihn. It's come. He will guide you into all truth. And that's why no one should say I don't know the truth. Deswegen kann niemand behaupten, die Wahrheit nicht zu kennen. It means you are not just you don't have relationship with the Holy Spirit. Das heißt, du hast keine Beziehung mit dem Heiligen Geist. Because if you truly have relationship with the Holy Spirit, du you will never be confused. Mit dem Heiligen Geist wirst du auch niemals verwirrt sein. Is somebody getting it? Because he said he will guide us into all truth and not some. Er wird uns in alle Wahrheit führen, nicht nur in einige. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. For you shall not speak of himself. Er wird nicht über sich selbst reden. And that's why there's nothing like Holy Ghost without Christ Jesus. Gibt es den Heiligen Geist ohne Christus Jesus. He said he will not speak of himself. Er wird nicht aus sich selbst raus. You cannot separate the Holy Spirit and Christ Jesus. Du kannst den Heiligen Geist nicht von Jesus Christus trennen. Yeah, one. Sind eins. God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Amen. Amen. But whatsoever he shall hear, that shall he speak. And he will show you things to come. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. He shall glorify me. The Holy Ghost will not glorify himself, but glorify Christ. It means there is nothing like Holy Ghost without Christ. If you are talking about Holy Ghost without Christ, it means Satan. Nur wenn den Heiligen Geist ohne Jesus Christus spricht, and not the only true Holy Ghost. Und nicht der einzig wahrhaftige Heilige Is Geist. Somebody getting it? Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. They are written here. You can see it. You can just read it. Lesen. Amen. And he shall glorify me, for he shall receive of mine and shall show it unto you. The Holy Ghost is after Christ Jesus. Der Heilige Geist ist hinter Christus Jesus her. Amen. Amen. Verse 15. 15. All things that the Father had are mine. Therefore, said I, that he shall take of mine and shall reveal it unto you. He shall show you them, reveal me to you. It means without the power of the Holy Spirit, without the Holy Spirit, you can never know Christ. Ohne den Heiligen Geist wirst du Christus nicht erkennen können. Is somebody getting it? People trying to know God with just their five senses. Are you getting it? With their degree? You know Satan. You know somebody. You are going to know somebody. But definitely it's not the only true God. You are going to know Satan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In John 15, let's go to John 15. Johannes 15. Jesus talked about the Holy Ghost also. Da redet Jesus auch über den Heiligen Geist. Amen. The Holy Spirit is the power. You know, he is in charge of revelation. Der Heilige Geist ist in Kontrolle von Offenbarung. Are you getting it? Whatever he speaks, they are revelation. Was immer er spricht, ist Offenbarung. Once you open his mouth to speak, you are hearing revelation. Wenn er seinen Mund öffnet, um zu sprechen, hörst du Offenbarung. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. It might not make sense, but it's revelation. Es macht keinen Sinn, aber es ist Offenbarung. Amen. Amen. You know, like Papa always say, it's not logic. Amen. That it is revelation. I don't joke with it. Praise the Lord. Amen. John 15 from verse 25. Johannes 15, 25 and just 26. Amen. 26. These things have I spoken unto you, being yet present with you. But the Comforter, which is the Holy Ghost, we can see. He said the Comforter, call him the Comforter. Der Beistand, 26. We just read that we call him the Spirit of Truth. Er nennt ihn den Geist der Wahrheit. And now the Comforter. Und jetzt den Beistand. Then and now it's the Holy Ghost. Jetzt den Heiligen Geist. Are you getting it? Different names. Have a lot of names. Verschiedene Namen, viele Namen. Praise the Lord. Hallelujah. Whom the Father will send in my name, he shall teach you all things. Amen. Teach you all things, not some. What you need to know, the Holy Ghost is there. Der Heilige Geist ist you da. Have a teacher. Du hast einen Lehrer. That he is greater than all teachers. Der größer ist als alle Lehrer. Put all of them together, all professors together. Alle Lehrer zusammen. The Holy Ghost is greater. Der Heilige Geist ist größer. Amen. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. I bring all things to your remembrance. Whatsoever I have said unto you, because my word is what gives you life. Denn mein Wort ist das, was euch Leben gibt. Is somebody getting it? Whatsoever my word is the one that will remind you of them. Praise the Lord. Der Heilige Geist ist derjenige, der dich daran erinnern wird an dieses Wort. Amen. We have the mind of Christ Jesus. Wir haben die Gesinnung von Christus Jesus. Amen. Amen. We have his spirit. Wir haben seinen Geist. But his mind, we must have it. Also eine Gesinnung müssen wir auch haben. Having his spirit alone is not enough. Nur seinen Geist zu haben reicht nicht. Is somebody getting it? Ja. It's not enough. It's a matter of time. Es ist nicht genug, sondern es ist nur eine Frage der Zeit. You are going to go back. Du wirst zurückgehen. Is somebody getting it? Ja. Praise the Lord. Halleluja. You know, that's why Satan is not even afraid of anything. If you are born again, are you getting it? Mm-hmm. He knows your mind. You know, if we know churches are full of information and never revelation. He knows that without revelation, your mind can never be free. Offenbarung kann deine Gesinnung niemals frei sein. Is somebody getting it? Mm-hmm. You can never be saved in your soul. Du kannst niemals errettet sein in deiner Seele. Can never have the mind of Christ. Du kannst niemals die Gesinnung von Christus haben. Is somebody getting it? He knows that, you know, no church. You know, just go to churches today. Just go there and listen. Und hör dazu. Praise the Lord. It's terrible. Es ist schrecklich. And it's a pity. Und es ist traurig, bemitleidenswert. 1 Corinthians 2, please. 1 Korinther 2. First Corinthians 2, verse 16. 1 Korinther 2, Vers 16. He said, for who had not the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Praise the Lord. And no one can instruct us, because we have the mind of Christ. Mm-hmm. Amen. Amen. Praise the Lord. We are the only ones that are qualified to judge. Und niemand kann uns belehren, weil wir die Gesinnung von Christus haben. Is somebody getting it? It is a revelation to know that. Zu belehren, das ist eine Offenbarung, das zu erkennen. You are not qualified to judge because you are a pastor. Du bist nicht qualifiziert zu belehren, weil du ein Pastor bist. Are you getting it? We are not qualified to judge because you are a worker, you are holding any position in the church. Du bist nicht qualifiziert zu belehren, weil du irgendeine Position in der Gemeinde hast. Praise the Lord. Halleluja. You are qualified to judge because you have the mind of Christ. Du bist qualifiziert zu belehren, weil du den Sinn des Christus hast. The Christ in your spirit is now in your soul. Christus in deinem Geist ist jetzt in deiner Seele. Are you getting it? But he, verse 15, but he that is spiritual judgeth all things. But he himself is judge of no man. Mm-hmm. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemandem beurteilt. Again, we have the mind of Christ. Wir haben die Gesinnung von Christus. And no religious mind. Und keine religiöse Gesinnung. Is somebody getting it? We have the mind of Christ and no religious mind. Wir haben die Gesinnung von Christus und keine religiöse Gesinnung. Know what the mind of Christ is. Wisst ihr, was die Gesinnung von Christus ist? Amen. A mind that is not after people, but after Christ. Eine Gesinnung, die nicht hinter Menschen ist, sondern hinter Christus. Amen. Are you getting it? A mind that is not after God, but after Christ. Eine Gesinnung, die nicht hinter Gott ist, sondern hinter Christus. Are you getting it? You have to make the difference. The difference is Christ Jesus. Amen. The difference is not God, but Christ Jesus. Amen. You go to, you know, John 9. Let's go to John 9. Johannes 9. Praise the Lord. Hallelujah. Let me see. Vers 24. Johannes 9, 24. Then again called they the man that was blind. 9:24. And said unto him, give God the praise. We know that this man is a sinner. Give God the praise. Religion, they are after God. And they are never after Christ Jesus. Please, we are to preach the truth. Wir müssen die Wahrheit predigen. Even take them out. Auch wenn es sie verscheucht. He says, my father did not bring them, they can never remain. Gesagt, wenn mein Vater sie nicht hergebracht hat, werden sie noch nicht verbleiben können. Praise the Lord. Halleluja. Amen. They said, "No, they were not against God here." Actually, they said they were for God, but not for Christ Jesus. Amen. Praise the Lord. It is a revelation to know what a renewed mind is. Amen. It is a revelation to know. Without the Holy Spirit, you cannot even know what a renewed mind or unrenewed mind is. We don't know the difference. It takes Christ to know the difference. And that's why he called us light. Are you getting it? Because we can see all things. Through the truth, we can see all things. And that's why I don't need to study the book of Quran, because before I know that, that is Satan. Is somebody getting it? Or any book or religious book to know that they are Satan. I only need the original. That's Christ Jesus. Amen. Anything outside him is against it. You know, it's against Christ. Durch die Wahrheit wird jede Lüge entlarvt. Alles, was nicht er ist, ist nicht Christus. He is light. Er ist das Licht. Once you know him, the light is Wenn on. Ihn kennst, ist das Licht And you can an. See everything. You can see all things. Alles ganz klar sehen. That's why I said light. He said, I am the light of this world. Ich bin das Licht dieser Welt. And he now called us the light. Und er nennt auch uns das Licht. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. This is a revelation to know what a renewed mind is in the kingdom of heaven. The natural man can never know what renewed or unrenewed mind is. Let's go again to 1 Corinthians 2. Praise the Lord. Amen. 1 Corinthians 2 again. From verse 14. But the natural man receives not the things of the Spirit of God. The natural man. Der natürliche Mensch. Religious people, they are natural people. Religiöse Menschen, natürliche Menschen. Anything natural, not just natural. They are of this world. Als natürliches von dieser Welt. Are you getting it? Jesus did not come with anything natural. Jesus wird etwas natürlichem gekommen. He came with the supernatural. Er kam mit dem übernatürlichen. Praise the Lord. Hallelujah. And that is why we got children. We are finding it difficult to even live the life he came to give us. Because we always expect everything natural. We have been so used to natural things. Fällt es uns schwer, dieses übernatürliche Leben zu akzeptieren und das Natürliche loszulassen, weil wir so krass an das Natürliche gewöhnt sind, dass wir auch nur das Natürliche erwarten. And that's why he wants us to grow out of there. Deswegen will er, dass wir da rauswachsen. Get out of there. Da rauskommen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, himself, when he was here, als er selbst hier war, he was not anything natural. Er war nicht natürlich. He was, you know, for him, it was he was one with his father. Er war eins mit seinem That's Vater. Not a natural man. Das ist kein natürlicher Mensch. He's somebody getting it. To be one with the only true God. Eins mit dem einzig wahren And to be able to say he is my father. That's not a natural man. Zu sein, dass er mein Vater ist, ist nicht natürlich. Praise the Lord. Hallelujah. Stop seeing yourself natural. Auf dich natürlich zu sehen. Stop, you know, just stop putting yourself in that category of the dead people. Auf dich in diese Kategorie der toten Menschen zu. He said they are dead. Einzuordnen, sie sind tot. There's different between dead and live people. Es gibt einen Unterschied zwischen einem toten Menschen und einem lebendigen Menschen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. From verse 14 again. Verse 14 nochmal. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, but they are foolishness unto him. Up till now. Bis jetzt ist es ihm immer noch eine Torheit. Up till now. They are jetzt. Foolishness unto him. Es ist immer noch Torheit für ihn. Amen. Neither can he know them. He cannot know them. You are telling the things of the kingdom of everyone. You expect them to know them. But here he said the natural man cannot know them. No matter how you explain. That's why I tell them the truth. The Holy Ghost have his own job. Deswegen, du sagst ihnen die Wahrheit, aber sie können es nicht verstehen. Aber deswegen ist es ja auch nicht deine Aufgabe, für dieses Verstehen zu sorgen, sondern es ist der Heilige Geist. Don't try to make it easy for them. Versuch nicht, es einfach zu machen für sie. Are you getting it? I have, you know, somebody phoned me the other day. They said they have a lot of Muslim in their church. I said, do you preach the truth at all? I said, because if you preach the truth will separate, will reveal their heart. They will never be there. Yeah, I said, yeah. I said, do you tell them that Christ Jesus is the only true God? That anything outside that is Satan. Yeah, we are just using wisdom. We don't say that. We just, are you getting it? What wisdom? The Holy Ghost is the spirit of truth. And truth is what he needs from you to preach to them, that he can use to bring them to Christ. Amen. If you preach any other thing, it's not the spirit of lies. It's not the spirit of religion. It's not the spirit of the wisdom of this world. You have his own wisdom. Mir hat mal jemand gesagt, dass er eine Gemeinde führt und in seiner Gemeinde viele Muslime sind. Und habe ich gefragt, okay, predigt ihr die Wahrheit? Sagt ihr den Leuten, dass Jesus Christus der einzige Weg ist und dass jeder andere Weg in die Hölle führt und dass nur er der einzige wahrhafte Gott ist? Hat sie gesagt, ja, wir achten auf, was wir sagen, wir sind vorsichtig, wir versuchen einfach in Weisheit mit diesen Menschen umzugehen. Aber der Heilige Geist kann nur mit seiner Wahrheit überführen. Er kann nur mit seiner Wahrheit arbeiten. Er kann nicht mit Lügen überführen. Er kann nicht mit Religion überführen. Nur mit seiner Wahrheit kann er retten. It's like you, there is food that you eat, there is food you don't eat. Genauso wie du. Es gibt Sachen, die du isst und Sachen, die du eben nicht so The Holy isst. Ghost have his own food. Der Heilige Geist hat auch seine And that food is the truth. Speise. Diese Speise ist die Wahrheit. That you preach to them, if they like it or Die du not. predigst, ob sie es mögen oder nicht. Because it's not a burden, it's about Christ Weil es nicht um Jesus. sie geht, sondern um Christus Is somebody Jesus. getting it? Amen. You don't pity them, you don't, it's not pity of this world. Es ist nicht das Mitleid dieser Welt, was wir Are you anwenden. getting it? If you love yourself. It means if you pity them with the pity of this world, it means you love yourself. Wenn wir sie You don't love mitleiden them. mit dem Mitleid dieser Welt, dann lieben wir nur uns selbst, aber nicht sie. If you love them and you truly want them to be free, Wenn du sie wirklich liebst und no wirklich matter how sie will, bitter, how hard egal wie bitter the und hart truth es wird, is, die you will Wahrheit give ist, it to them. wirst du ihnen das geben. Because the Holy Ghost, the Spirit of Truth, Weil is der there. Heilige Geist der Wahrheit ist, der da ist, um Because you are giving them that food of the Holy Ghost. And that Holy Ghost connects. You can see, you invite the Holy Ghost into their life to Und do his job. diese Worte, die du da einsehst in ihr Herzen, damit lädst du den Heiligen Geist an, um mit diesen Worten halt zu befreien. Aber ohne diese Wahrheit kann er das nicht machen. Er kann nicht mit Lüge I arbeiten. hope somebody is getting it. You Amen. know, where there is something smelly, flies go there. Are you getting Ja. it? So where there is truth. Where there is evil, demons, you can see it. Where there is the truth that you preach, it might be so bitter to the body. To whatever advice them, but the Holy Ghost. You have you can you are you invite him to work in their life. Amen. Genauso wie wenn irgendwas Schlechtes riecht, irgendwas vergammelt, das Fliegen anzieht. Genauso ist es auch mit der Wahrheit. Sie zieht den Heiligen Geist an, genauso wie Lüge und Religion den Dämonen anzieht. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Even when Jesus was here, Auch als Jesus hier war, he never pitied them, hat the kein pity Mitleid of gehabt, this das world. Mitleid dieser Welt. Hat er nicht Because the Holy Ghost is not after the pity of Weil this der Heilige world. Geist nicht hinter dem Mitleid dieser Welt her ist. You chase him away from them if you pity them with the pity of this world and tear them and try to soften it. Du verscheuchst den Heiligen Geist raus aus ihrem Leben, aus ihrem Sein, wenn du versuchst, die Wahrheit zu verwässern, damit sie ihm besser schmeckt und besser passt. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Again, verse 14. 14 nochmal. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. But he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judge of no man. Praise the Lord. Hallelujah. We are of the Spirit. Wir sind vom Geist. And we give them who we are. Wir geben ihnen das, was wir sind. We give them what we have. Wir geben ihnen das, was wir haben. Amen. We don't have mixture. Wir haben keinen Cocktail. I don't have lies to give you. Wir haben keine Lügen, die wir dir geben. I give you who I am. Ich gebe dir das, was ich bin. Jesus never gave us anything outside him. Jesus hat uns nie etwas gegeben, was nicht er selbst ist. Whatever he gave out was always himself. Was immer er uns gibt, ist er selbst. Praise the Lord. Hallelujah. It is a revelation to know when you are carnally minded. Es ist eine Offenbarung, auch zu erkennen, wenn du fleischlich gesinnt bist. Amen. It's a revelation to know when you are carnally minded. Es ist eine Offenbarung, zu erkennen, wann du fleischlich gesinnt bist. Amen. So that you can repent. Damit du Buße tun kannst. Yeah. Is somebody getting it? Amen. That you are in this ministry does not mean you can never be carnally minded. Yeah. So, weil du in der Gemeinde bist, heißt das nicht, dass du nicht fleischlich gesinnt bist. Or hast. You are not carnally minded. Weil du nicht fleischlich gesinnt bist. Amen. Even in Jesus' ministry. Thomas was carnally minded. Thomas war fleischlich gesinnt. Is somebody getting it? Praise the Lord. Remember John 20. Erinnert euch an Johannes 20. Amen. Until I see, wenn ich es sehe, I will not believe. That's glauben, a carnal man. Das ist eine fleischliche Gesinnung. Is somebody getting it? A carnal man don't know. You use five senses. Fleischliche Mensch nutzt die fünf Sinne. For them, it's all about what they see. Es geht ihnen immer nur um das, was sie sehen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You don't see before you believe in the kingdom of heaven. Wir sehen nicht, bevor wir glauben im Königreich des Himmels. Amen. You just believe everything of Christ Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. If you go to John, let's go to John 20. Quickly go there. Johannes 20. Time. Praise the Lord. Hallelujah. John 20, and we have nothing. Johannes 20. Praise the Lord. Hallelujah. John 20, please. Johannes 20. Verse 24 and 25. Johannes 20, 24 und 25. But Thomas, one of the 12, called Didymus, was not with them when Jesus came. Verse 25. The other disciples therefore said unto him, we have seen the Lord. But he said unto them, except I shall see in his hand the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe. Praise the Lord. Hallelujah. So carnal. So fleischlich. He was so dead. Er war so tot. Though he was one of his disciples. Obwohl er einer seiner Jünger war. Is somebody getting it? Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. Unbelievers, even there are those that were not disciples, they even believe Jesus more than him. Selbst Leute, die noch nicht mal Jünger waren, sie haben sogar mehr an Jesus geglaubt. Als einige seiner Jünger. Are you getting it? Mm-hmm. You know, remember when when Jesus was after the when he was crucified, and the Pharisees and others they said he remember this man said the third day he will rise up, mm-hmm. And so let us find a way. Let us keep the very time. They remember it, mm-hmm. And they believe it. And that's why they were doing something against it. Mm. Are you getting it? Mm. But Thomas said, I will not believe. One of the disciples. Die Pharisäer waren auf dem Modus, ey, der hat das gesagt, dass er auferstehen wird und wahrscheinlich wird es auch passieren. Deswegen müssen wir gucken, was wir das verhindern. Und nur deswegen sind die dagegen vorgegangen. Hätten sie das gar nicht ernst genommen, nicht geglaubt, hätten sie ja nichts dagegen getan. Aber was ist mit Thomas? Ne? Er, a man that is full of five senses. Gesinnung, die voll von it's an evil man. Sinn, ist eine bösartige Gesinnung. Are you getting it? It's a religious man. Eine religiöse Gesinnung. Amen. A mind that is full of what will people say. Eine Gesinnung, die voll von it's an evil man. Was werden die Leute denken oder sagen? I don't care what people say. Ist egal, was Leute sagen. Are you getting it? Yeah. I don't care if they don't understand. Ist egal, ob sie es nicht verstehen. All I care is what the Lord gave me to give them, I give it. Das, was mich kümmert, ist, dass ich das weitergehe, was der Herr mir gesagt hat, was ich an diese Menschen weitergebe. The Holy Ghost has his own job. Der Heilige Geist hat seine eigene Aufgabe. Amen. Amen. He is the spirit of conviction. Er ist der Geist, der überführt, der I'm not the one to convince them. Ich bin nicht derjenige, der sie überzeugen muss. Praise the Lord. Amen. Your school work, you know, you need explanation, you can get it, but not the kingdom message. Bei deinen Hausaufgaben oder physischen Aufgaben brauchst du Nachhilfe oder jemand, der dir das erklärt, aber nicht bei der Botschaft über das Königreich. Das ist anderes, das ist geistlich. Are you getting it? It takes revelation. Da braucht es Offenbarung. And it means it takes the Holy Ghost. Das heißt, es braucht den Heiligen Geist. It needs the power of the Holy Spirit. Es braucht Amen. Die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Amen. It means we must allow the Holy Spirit to do His job. Also wir müssen zulassen, dass der Heilige Geist sein Werk tut. Are you getting it, please? Praise the Lord. Again, a mind that is full of what will people say. Eine Gesinnung voller von it's an evil mind. Was Leute wohl sagen it's a carnal mind. Ist eine fleischige Gesinnung. Amen. Mm. Be after what will Christ say. Dahinter dem, was Christus sagen würde. John 6. Johannes 6. Quickly go there. John 6, 53. Johannes 6, 53. Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, except you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Jesus was not after what we people say. Jesus war nicht hinter dem, was Leute sagen werden, Herr. If not, he will never be able to say this. Es wäre niemals in der Lage gewesen, das zu sagen. To reveal the truth to them. Ihnen die Wahrheit zu offenbaren. Amen. Mm. What will people say will stop you from preaching the truth? Was will Leute sagen werden, wird dich daran hindern, die Wahrheit zu predigen. What will they think will prevent you from preaching Christ to them? From free, they need freedom. Das wird dich auch daran hindern. Help them to be free. Aber sie brauchen Freiheit. Hilf ihnen frei zu werden. By revealing the truth to them. Indem sie bei der Wahrheit bleiben. It can be bitter. It can be hard. Es kann bitter oder hart sein. It is salvation. Aber bleib bei der Wahrheit, es ist Errettung. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Jesus was never after what, how would they react. Jesus ging es nie darum, wie diese Leute reagieren werden. He revealed the truth. Er hat ihnen die Wahrheit offenbart. Because he loved them. Weil er sie liebt. It doesn't hate, you know, he did not hate them. If he hate them, he will not even come here to die for them. Hätte sie gehasst, wäre nicht gekommen, für sie zu sterben. Remember when he revealed the truth to that young man. Erinnert euch, als er den jungen, mit reichen Jüngling, die Wahrheit offenbart hat. Go and sell everything and give to the poor. Geh und verkauf alles und gib es den Armen. He loved him. The Bible says he loved him. Hat gewann ihn lieb. Is somebody getting it? Amen. You know, revealing the truth to them is love. Die Wahrheit offenbaren ist Liebe. Though it's painful to them. Auch wenn es schmerzhaft sein kann. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Let us understand the kingdom of heaven. Lass uns das Königreich von Jesus Christus verstehen. Things of Christ Jesus are problems to the natural man. Die Dinge von Christus Jesus sind ein Problem für den natürlichen Menschen. John 14. Johannes 14. Praise the Lord. Halleluja. From verse 15 to 18. Johannes 14, 15 bis 18. If you shall ask anything in my name, I will do it. He's the doer of everything for us. Er ist der Macher von allem. Amen. Actually, in John 15 said, without him we can do nothing. In Johannes 15 steht, ohne ihn können wir nichts tun. Amen. Then verse 15 now. If you love me, keep my commandments, said Jesus. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote, das sagt Jesus. And I will pray the Father, and he shall give you another comforter. Because you keep my commandment, and not because you keep 10 commandments. Weil du meine Gebote hältst, nicht weil du die 10 Gebote hältst. Is somebody getting it? It's not because you. Please understand understand Christ. Verstehe Christus. Allow your heart to be opened. Lass zu, dass dein Herz offen ist. Amen. Again, verse 15. If you love me, keep my commandments. And we are to know what his commandment is. Wir müssen wissen, was seine Gebote sind. Amen. It's not Moses' commandment. Die Gebote von Moses. Ten commandments. Die 10 Gebote. And I will pray the Father, And he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. Praise the Lord. Hallelujah. If you keep my commandment, Gebote hält, and not thou shall not, thou shall not, thou shall not. Und nicht die Gebote von Mose. Is somebody getting it? Thou shall not this, thou shall not that, thou shall not. Du sagst nicht jenes, if you are after that, du hinter dem so, bist, you are dead. Bist du tot. Praise the Lord. Hallelujah. Your soul is not alive. Deine Seele ist nicht lebendig. Amen. Verse 17. Praise the Lord. Hallelujah. And also verse 16. He said that he may abide with you forever and not for some time. The Holy Ghost. Immer bei euch bleibt. How is he going to abide with us forever? Wie it's not by, bei uns bleiben? By obeying 10 commandments, but obeying the commandment of Christ. Nicht nur die Gebote von Mose befolgen, sondern nur die Gebote von Jesus befolgen. And what is the commandment from of Christ? Und was ist to believe Gebot? Christ. Es an Jesus Christus zu glauben. Praise the Lord. Hallelujah. We will go there. Amen. Amen. In 1 John. Amen. Even the spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth he. The world. For religious people, they are the world. Religiöse Menschen auch die Welt. Are you getting it? The difference is Christ. Der Unterschied ist Christus Jesus. Amen. Seine Leute, sein Volk. But you know he. That's why you are never to say you don't know Christ. Yeah, but er kennt ihn. Deswegen Moses did not know him. It's true, he did not know him, but we know him. Moses hat gesagt, er kennt ihn nicht. Das war auch wahr, aber wir kennen ihn. If we say we don't know him, we make him a liar. Wenn wir sagen, dass wir ihn nicht kennen, dann machen wir ihn zum Lügner. But because here he says you know him. Hier sagt er ganz klar, wir kennen ihn. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. For he dwelleth with you and shall be in you. Praise the Lord. Hallelujah. Then verse 18. I will not leave you comfortless. I will come to you. Oh, that's a promise. Das ist ein Versprechen. Are you getting it? He never promised and failed. Er bricht seine Versprechen nicht. And we are experiencing him today. Wir erfahren ihn heute. And we believe him. Wir glauben ihn. Praise the Lord. Hallelujah. He said the Holy Spirit. Der Heilige Geist. Is only for those that love him. Ist nur für die, die ihn lieben. Amen. Amen. And keep his commandment. Seine Gebote halten. His commandment is not 10 commandments. Seine Gebote sind nicht die 10 Gebote. This is Christ Jesus' commandment. Und hier geht es um das Gebot von Jesus Christus. They are different. They are like day and night. Tag und Nacht. You can never mix them. Kannst nicht vermischen. Religion, the Christians today, they mix everything Religion, together. Die Christen, die mischen alles zusammen. You can never mix them. Look at his commandment. 1 John 3, please. 1 John 3. 1 John 3. From verse 21 to the end. 21 bis zum Ende. He said, beloved, if our heart condemn us not, then have we confidence towards God. Praise the Lord. Amen. His finished work purifies our heart. Sein fertiges Werk reinigt unser Herz. Are you getting it? Yeah. Verse 22. And whatsoever we ask, we receive of him because we keep his commandments. And do those things that are pleasing in his sight. Verse 23. And this is his commandment, that we should believe on the name of his son, Jesus Christ, and love one another as he gave us commandment. That's all. So simple. Das ist alles so einfach. Praise the Lord. To believe and to love zu one glauben, another. Zu lieben. Amen. We got kind of love. With Gottes Liebe. Not with an evil love. Mit evil love Liebe. Of this world. Die bösartige Liebe dieser is Welt. Somebody getting it? With Christ's love. It means Christ himself is the one loving. Sondern Christus and no longer selbst. Man. Das heißt, Christus selbst derjenige, der durch uns liebt. Nicht mehr der Mensch, der den Menschen liebt. Amen. Verse 24. 24. And he that keepeth his commandment dwelleth in he. And he in him. Did you see it? How Christ, how he can live in you and you live in him, is by keeping his commandment. Mm. And what is his commandment? He's told, believe him. Mm. Wie Christus in uns lebt, er in uns, indem wir an ihn glauben. Is somebody getting it? And hereby we know that he abide in us by the Spirit which he had given us. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Because we are not the one loving. He is the one loving. Denn nicht wir sind diejenigen, die lieben, sondern er liebt. No one can love his love without him. Niemand kann seine Liebe lieben, seine Liebe weitergeben ohne ihn. Praise the Lord. Yeah. To love the unlovable is not die possible. Die zu lieben, die nicht liebenswertig sind. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He said his commandment is to believe all he called the truth. Amen. Sein Gebot ist, alles zu glauben, was er die Wahrheit nennt. Amen. It takes the power of the Holy Spirit. Es braucht die Kraft des Heiligen Geistes. To know what he called the truth. Zu wissen, was er die Wahrheit nennt. Amen. It takes the power of the Holy Spirit. Es braucht die Kraft des Heiligen Geistes. To believe what he called the truth. Dem zu glauben, was er die Wahrheit nennt. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. It's a total submission to Christ Jesus. Vollkommene Hingabe. To know what Christ Jesus called the truth. Gegenüber Christus, um zu wissen, was er die Wahrheit nennt. If you are full of yourself, you can never know what he called the truth. Wenn du voll von dir selbst bist, never. Du niemals wissen, was er die Wahrheit nennt. If you are after yourself, you are after people. A lot as just after people. Wenn du dir selbst her bist, you better Menschen, get out of there. Du musst da raus. I'm after Christ. Ich bin hinter Christus her. Amen. Amen. Amen. Because he was after his father. Weil er war also hinter when he Vater came here, when he was here. Als er hier war. He said, as his father sent him, so also he sent us. Und so wie or he sent me. Ihn gesandt hat, sendet er uns aus. He was not after people. Er war nicht hinter Menschen. If not, he could have not been able to preach the truth. Sonst hätte er die Wahrheit nicht predigen können. He was after his father. Er war hinter seinem Vater. Praise the Lord. Halleluja. He did not care how many disciples he had. Was egal, viele Jünger er hatte. Amen. What he cared was all about his father. Was ihm wichtig war, war sein Vater. Let us allow that to be our concern. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You see Christ alone. Du suchst Christus alleine. And not people. Und nicht Menschen. Amen. Especially people. Besonders Menschen. Beware. Acht davor. Amen. Mm. Be after Christ. Sei hinter Christus. And never after people. Und niemals hinter Menschen. Amen. Amen. Amen. That's what is religion today. They're after people coming to the church. Das ist Religion heute. Sie sind hinter Menschen, die in die Gemeinde kommen. But they are never after Christ is in the church. Aber ihnen geht es nicht darum, dass Christus in der Gemeinde ist. Praise the Lord. Hallelujah. To know is very deep. Zu erkennen ist sehr tief. Very, very deep to know. Sehr tief, etwas zu kennen. Amen. That's what Christ calls salvation. Das ist Christus Errettung. To know Christ. Christus zu that's kennen. Our salvation. Das ist unsere Errettung. Salvation is not forgiveness of sin. Die Sünde, it's to know Christ. Die Errettung ist nicht die Vergebung der Sünde, sondern Christus zu erkennen, Beziehung mit ihm zu haben. And that's why religious churches today, they are stuck. Deswegen religiöse Gemeinden, die sind stecken geblieben. You know, after sin forgiven, that they are just there. Nachdem ihnen die Sünden vergeben worden sind, leben sie ihr Leben. Praise the Lord. Amen. Amen. Salvation is not your sins are forgiven. Aber Errettung ist, dass deine Sünden vergeben worden sind. Because salvation to know God. Errettung ist, Gott zu kennen. We have been there several times. John 17, verse 3. Das haben wir schon oft gelesen, Johannes 17. Amen. Amen. Eternal life. Ewiges Leben. Is to was know, ist das? Is to know Christ. Christus zu kennen. Because you cannot know Christ and not know God. The truly true God. Du kannst Christus nicht kennen, ohne den wahrhaftigen Gott zu kennen. Is somebody getting it? If you go there, I know, I hope you know there already. Praise the Lord. Hallelujah. To know is very, very deep. So once you come to the kingdom of heaven. Wenn es um das Königreich des Himmels geht. It's not what man called to know. Das ist nicht das, was der Mensch erkennen nennt. So also to love. Auch zu lieben. It's not what man called to love. Das ist nicht das, was der Mensch liebt. To hate. Auch zu hassen. It's not, you know, that the kingdom have its own. Das Königreich hat sein eigenes. He have its own to know. Sein eigenes Vokabular, sein eigenes Kennen. Amen. To know means to be one with. Kennen heißt eins mit etwas. It means to cleave. an etwas anzuhängen. Amen. It's just different from I know this house. Meanwhile, you don't know anybody there. You have never been inside that house. Es ist anders als zu sagen, ich kenne dieses Gebäude, ich kenne dieses Haus da hinten, aber du warst noch nie da drin. Du weißt nicht, wer es gebaut hat. Seit wie lange es da steht. Du weißt einfach nur, dass es da ist. Praise the Lord. What does the Bible talk about to know? You have to understand what it means. It's not talking about what man called to know. Es geht um die Tiefe. Es geht nicht um das Oberflächliche der Menschen. Genesis. Let's go to Genesis. It says Adam knew it. Adam erkannte Eva. He knew. Erkannte. To know. Zu kennen. Is somebody getting it? And they bear fruit. Sie haben Frucht getragen. If you know, you will bear fruit. Wenn du kennst, wirst Frucht daraus fallen. If you know Christ Jesus, there will be fruit. The God kind of fruit. Galatians 5:22 and 23. Wird es die Frucht, the fruit of the Spirit. Geben. What is the time? Praise the Lord. Hallelujah. Let us go there. Genesis 4. 1. Mose 4. Verse 1. 1. 1 and 2. 1 and 2. Amen. And Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. You see it? That one is enough. Amen. They knew each other and there was fruit. Es gab eine Frucht. Are you getting it? Yeah. Their own kind of fruit. Ihre Frucht, ihre Art. Is somebody getting it? Mm-hmm. If you know Christ, you will be God kind. It's Christ's fruit. Yeah. His fruit. Wenn du Christus kennst, wirst du seine Frucht tragen. Is somebody getting it? If you truly know Christ, wenn du Christus Jesus wirklich kennst, you will bear his own kind of fruit. Wirst du seine Frucht tragen. It's not what man and religion call fruit. Nicht, was Menschen Religion Frucht nennen. Is somebody getting it? Ergebnisse nennen. Galatians 5:22 and 23. The fruit of the Spirit. God kind of love, God kind of joy, God kind of peace. Is somebody getting it? And not the peace of this world, the joy of this world. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You'll be a fruit. Amen. It's not because of time, we will not go to that Galatians. But let's go to John 15. Johannes 15. John 15, please. Praise the Lord. Hallelujah. John 15, from Johannes 1 to 15, 12. 1 bis 12. I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth no fruit, he taketh away. Is somebody getting something? You are not cold, you are not warm. Du bist nicht kalt. Du bist auch nicht heiß. Ich will dich ausspucken. Amen. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Praise the Lord. Hallelujah. Now you are clean through the word which I have spoken unto you. Never clean us with problems. Reinigt uns niemals mit Problemen, sondern durch sein Wort. Amen. Never train us through problems. Er bildet uns nicht durch Probleme aus. Amen. Amen. But through his word. Und durch sein Wort. Never train us through sicknesses and diseases, through accident or whatever. Es trainiert uns nicht durch his word. Krankheiten oder Unfälle oder irgendwelche anderen, sondern nur durch sein eigenes Wort, durch seine Wahrheit. Amen. Amen. Verse 4. Yeah. Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can you, except you abide in me. If you, without me, you cannot bear my own kind of fruit. Ohne mich könnt ihr nicht meine Frucht tragen. Is somebody getting it? I have my own kind of fruit. Ich habe meine eigene Frucht. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why I know them by their fruits. Deswegen erkenne ich sie durch ihre Frucht. Amen. Amen. Because I have God kind of fruit. I know God kind of fruit. Gottes Frucht. We judge by God kind of fruit. Ich kenne diese Frucht und deswegen richte ich auch nach dieser Frucht. Verse 5. I am divine. You are the branches. He that abide in me and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, you can do nothing. Mm. Without me, you cannot bear my fruit. Ohne mich könnt ihr meine Frucht nicht bringen. Without me, you might bear fruit, but not my own kind of fruit. Mm. Ohne mich wird irgendetwas wird wachsen. Es wird Frucht entstehen, aber nicht meine. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch and is withered. And men gather them and cast them into the fire, and they are burned. Verse 7. If you abide in me and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Verse 8. Herein is my Father glorified. That you bear much fruit. He glorified Christ Jesus. If you bear his own kind of fruit. Es verherrlicht Jesus Christus, wenn du seine Frucht bringst. You can see how to glorify Jesus. Is it wie wir Jesus verherrlichen? It's not by saying glory, glory, glory. Es ist nicht, indem wir verherrlichen, rufen. Are you getting it? Glory, glory, glory. Meanwhile, there is no fruit. Nicht, indem wir verherrlichen, verherrlichen, rufen, aber da ist keine Frucht. Bear the fruit. What kind of fruit? What is fruit? Galatians 5:22-23. What kind of joy? What kind of peace? What kind of everything? That is the fruit of the Spirit. That's the fruit of the Praise the Lord. Hallelujah. Again, here is my Father glorified, that you bear much fruit. So shall you be my disciples. Not even a son. Not even a son. A son is greater than any all disciples put together. Ein Sohn ist sogar größer als alle Jünger zusammen. Verse 9. As the Father hath loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. Mm. Verse 10. If you keep my commandment, you shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandment and abide in his love. And how to live in the Spirit, how to move with Christ. Yeah. You remember how he moved with his Father. Im Geist, so simple. Wie wir mit Christus uns bewegen, indem wir erkennen, wie er mit seinem Vater sich Beziehung hatte. Amen. Mm. He said he is our example. Er ist unser Vorbild. Praise the Lord. Mm. For him, it was always all Für about ihn, his Father. Es ging immer nur um seinen Vater. Amen. Verse 11. These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. Amen. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Okay. Praise the Lord. Yeah. What is the time? Okay. Praise the Lord. Mm. Amen. What kind of love? God is Liebe. And now what man and religion call love. Und was der Mensch Religion Liebe nennt. Are you getting it? Mm. It's so kind of love. Seine Liebe. What kind of love? Gottes Liebe. By Jesus himself. Christus Jesus selbst. That is his love. Das ist seine Liebe. Are you getting it? Amen. Without him. Ohne ihn. Amen. Amen. Without him, having this love is impossible. Ohne ihn können wir diese Liebe gar nicht haben. Having this love and loving this love is impossible. Diese Liebe zu besitzen, to have it and to love it. Weiterzugeben ist unmöglich ohne Because ihn. You are to have it and love it. Denn du musst es haben, um es weiterzugeben. What you don't have, you cannot give it. Was du nicht besitzt, kannst du nicht weitergeben. Are you getting it? Praise the Lord. Halleluja. The new of the mind has nothing to do with the commandments. Die Gedankenerinnerung hat nichts mit den 10 Geboten zu tun. Amen. Amen. Or what man and religion call sin. Oder was Menschen Religion Sünde nennt. It has nothing to do with what obey the commandments. That's the new of the mind. Die 10 Gebote zu halten. Or not. It has nothing to do with what man and religion call sin. Oder was der Mensch Religion Sünde nennt. That you don't see, you don't lie, you don't fornicate. That does not mean you belong to Christ. Das heißt, dass du nicht zu Christus, das heißt nicht, dass du nicht zu Christus gehörst. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. You know, he told that man in Mark 10. Markus 10. Gave him, he reminded him of, referred him to the Ten Commandments. And that man said, you have obeyed all. Auf die 10 Gebote verwiesen. Even from the youth. Und der reiche Jünger hat gesagt, ich habe alles schon gemacht, schon seit Kind auf, halte ich mich an all diese Dinge. Praise the Lord. Amen. The commandment is not enough to clean your soul. We stop here, please. Praise the Lord. The commandment is not enough to clean your soul. It's flesh and blood. It's only through the Spirit our souls can be cleansed. Amen. So we close here, please. We stop here.